Erster Brüder, ich erzähle euch von der Güte Gottes. Er half den Gemeinden in Makedonien. Zweiter, diese Menschen hatten viele Sorgen und waren sehr arm. Aber sie waren fröhlich und gaben sehr viel. Dritter, sie gaben so viel sie konnten. Ich sah es selbst. Sie gaben sogar mehr, als sie konnten. Vierter, sie baten uns sehr darum. Sie wollten den anderen Christen unbedingt helfen. Fünfter, das war mehr, als wir hofften. Zuerst gaben sie sich dem Herrn. Dann halfen sie uns. Sechster, deshalb baten wir Titus. Er fing die Arbeit bei euch an. Er soll sie nun fertig machen. Siebter, ihr seid in allem gut. Ihr habt Glauben, Wissen und Eifer. Seid nun auch gut beim Geben. Achter, ich befehle euch das nicht. Ich zeige euch den Eifer von anderen. So prüfe ich eure Liebe. Neunter, ihr kennt die Güte von Jesus Christus. Er war reich. Aber für euch wurde er arm. Zehnter, ich gebe euch einen Rat. Ihr wolltet schon letztes Jahr helfen. Ihr habt damit angefangen. Elfter, macht diese Arbeit nun fertig. Tut das, was ihr geplant habt. Gebt so viel ihr habt. Zwölfter, Gott freut sich über einen guten Willen. Man gibt das, was man hat. Er verlangt nicht mehr. Dreizehnter, ihr sollt nicht leiden, damit andere es leicht haben. Es soll für alle gleich sein. Vierzehnter, jetzt habt ihr viel. Damit helft ihr denen, die wenig haben. Dann haben alle genug. Fünfzehnter, in der Schrift steht, wer viel hatte, hatte nicht zu viel. Wer wenig hatte, hatte genug. Sechzehnter, ich danke Gott. Er gab Titus den gleichen Eifer für euch in sein Herz. Siebzehnter, Titus hörte auf mich. Er wollte aber auch von selbst zu euch kommen. Achtzehnter, wir schicken einen anderen Bruder mit ihm. Alle Gemeinden loben ihn für seine Arbeit. Neunzehnter, die Gemeinden wählten ihn aus. Er reist mit uns und bringt das Geld weg. Das ehrt Gott. Zwanzigster, wir passen gut auf das viele Geld auf. Niemand soll schlecht über uns reden. 21. Wir wollen das Richtige tun. Das ist wichtig vor Gott und vor den Menschen. 22. Wir schicken noch einen Bruder mit. Er ist sehr fleißig. Er vertraut euch sehr. 23. Titus ist mein Partner und arbeitet für euch. Die anderen Brüder kommen von den Gemeinden. 24. Zeigt diesen Männern eure Liebe. Dann sehen alle Gemeinden, dass wir stolz auf euch sind.